Der Vorsitzende des Generalverbandes für Sport der Arabischen Republik Süden, Muwafaq Taufik Jum'a, der als Delegationsleiter dieses Verbandes die DVRK besuchte, sagte, er habe erlebt, dass sich das koreanische Volk unter der klugen Führung vom Herrn Kim Jong-un für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates einsetze. Insbesondere sei er von großen Erfolgen Koreas in Sport sehr beeindruckt. Dank der Führung von Kim Jong-un, der stets große Aufmerksamkeit auf die Entwicklung des Sports richte, würde sich die DVRK in absehbarer Zeit zu einer Sportnation entwickeln.